stellt euch vor, ihr seid schlecht drauf. Die Schule, die war Mist, euer Hund hat sich verpisst. Der Computer streikt mal wieder, euer Kumpel 40 Fieber. Inline Streetball BMX, draußen regnet's, das wird nix. Jetzt filmt schon die Glotze, doch die Katastrophe naht. Papa kommt mit viel Gemotze, immer Fußball ist doch Fahrt. Kaum ist das Problem gelöst, krieg ich den nächsten bösen Blick. Mutti greift zur Fernbedienung und will heute Volksmusik. Jetzt nimmst du es in die Hand und löst das Ganze mit Verstand. Du drückst den Knopf zu dem Programm, das jeder mag und leiden kann. Wow, der Hund ist wieder da, alle freuen sich, ist doch klar. Papa, Mama, Hund und du sitzen da und schauen zu. Rudi, Sandmann, Maus und Co. Philipp, Samson, sowieso. Blaubeer, Pippi und der...